NDR Info. Das Hörspiel. Work-Life-Balance. Diese Forderung der modernen Arbeitswelt gilt nicht für die Kreativen. Sie arbeiten immer noch in permanenter Selbstausbeutung. Selbst ihre Weihnachtsfeier folgt dem Motto Work hard, party harder. Gibt es einen Ausweg aus dem lebenslangen Hamsterrad? Sarah Bertium hat eine böse Groteske der modernen Arbeitswelt geschrieben. Christine König hat sie inszeniert. Nio Taimori von Sarah Bertium. Aus dem kanadischen Französisch von Frank Weigand. Entschuldige, nur mal ganz kurz. Diese splitternackten Mädchen, während ihr Sushi von ihnen runter esst, was machen die? Ich meine, schauen die euch an oder? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, sie starren an die Decke. An die Decke, wow, okay. Naja, ich sagte das jetzt, aber ich weiß nicht, ob es so ist. Für mich persönlich war es das erste Mal, dass... Ach, wirklich? Du isst nicht den ganzen Tag lang Sushi von... Nein, wirklich nicht. Also wirklich, wirklich nicht. Also, die lagen einfach da wie Tische. Nein, nicht wie Tische, eher wie Kunstwerke. Mhm. Du bist kein Fan von dem Konzept, oder? Ja, also, ich habe sowas noch nie gesehen. Also kann ich mich nicht wirklich äußern, aber... Sagen wir mal, diese Praxis hat so ein bisschen was Objektivierendes. Das hat mich nicht besonders begeistert. Von außen betrachtet sieht das bestimmt ziemlich... Ich meine, das ist keine besonders feministische Praxis. Auf jeden Fall ist es ein komischer Job. Ein Beruf der Zukunft vielleicht? Ich glaube nicht. Ich meine, ich hoffe nicht. Also genau, letztes Weihnachten gab es dieses Neo-Thai-Dings da, die nackten Sushi. Aber warum habe ich dir eigentlich davon erzählt? Du sagtest, dass die Weihnachtspartys genau den Spirit der Agentur widerspiegeln. Ja, genau, ganz genau. Work hard and party harder. Die Idee ist, dass die Leute Spaß daran haben, hier zur Arbeit zu kommen. Ich meine, alles, was ich dir gezeigt habe. Die Hängematten, die Stehpulte, die Kletterwand. Die Hundebabys. Ja, genau, die Puppy Lounge. All das trägt dazu bei, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, wo man sich wohlfühlt, wo man inspiriert wird, wo man Spaß hat. Das Ziel ist, dass wir uns so sehr zu Hause fühlen, dass wir gar keine Lust mehr haben, das Büro zu verlassen. In diesem Geist haben die das Gebäude hier renoviert. Und was war das hier vorher für eine Fabrik? Eine Textilfabrik. Übrigens, ich weiß nicht, ob dir die Unterhosenwand unten in der Eingangshalle aufgefallen ist. Die ist schwer zu übersehen. Also das ist das 1% Kunst am Bau. Eine Hommage an die Arbeiterinnen, die hier früher beschäftigt waren. Eine Hommage? Wow. Den Jungs, die die Agentur gegründet haben, liegt es wirklich am Herzen, diese Frauen zu würdigen. Sich von der Arbeitervergangenheit der Räume inspirieren zu lassen. Deswegen also diese Art Industrielook? Genau. Die Backsteinwände, der Beton, die Garagentüren, sogar der Name der Agentur. Das gehört zur DNA des Ortes. Wir leugnen die Vergangenheit nicht. Wir lassen uns davon inspirieren. Wir bauen darauf auf. Wir sind immer noch in der Fabrik, aber anstatt Unterhosen herzustellen, stellen wir Erfahrungen her, die die Menschen zusammenbringen. Ich verstehe. Ich weiß nicht mehr genau, wie die das auf der Website formulieren. Schau mal nach, da gibt es einen Menüpunkt Unsere Wurzeln. Und da steht sowas wie die Verwandlung eines Ortes der Güterverarbeitung in einen kreativen Freiraum. Die Fabrik, meint ihr? Ja. Aber du, würdest du deine Arbeit als kreativen Freiraum bezeichnen? Aber 100 pro. Ich kann mir keinen Job vorstellen, wo ich freier wäre. Echt jetzt? Ja, die einzige Beschränkung, die ich hier habe, ist meine Fantasie. Und auch das gehört zum Spirit der Agentur. The limit is not in the sky, it's in the mind. Aber ich meine, du hast trotzdem Aufgaben zu erledigen, Anforderungen zu erfüllen. Du machst nicht bloß, was du willst. Naja, aber ich kann 10% meiner Zeit für meine persönlichen Projekte einsetzen. Mit dem Inkubator. Was ist der Inkubator? Das ist eine Abteilung innerhalb der Agentur, die deine persönlichen Projekte finanziert, produziert und unter die Leute bringt. Okay, also Projekte, die nicht für Kunden sind? Nein, Projekte, die bloß für dich sind. The limit is not in the sky, it's in the mind. Also nehmen wir mal an, ich will ein Video machen, wo ich mich als Affe verkleide und mich im 5. Stock aus dem Fenster stürze in einen Pool, der mit Mojito gefüllt ist. Dann wird die Agentur das finanzieren. Und hast du bis jetzt schon solche Projekte gemacht? Nein. Naja, ich hatte noch keine Zeit, Projekte mit dem Inko zu machen. Aber weißt du, auch wenn ich die meiste Zeit über mit Kunden arbeite, heißt das nicht, dass der kreative Trip weniger intensiv ist. Es gibt nichts Kreativeres als den Umgang mit Vorgaben. Ich verstehe. Ich weiß nicht, ob du daran gewöhnt bist, mit Vorgaben umzugehen. Ja, das gehört total zu meinem Job. Du bist Journalistin, oder? Naja, ich bin selbstständig, also mache ich so ein bisschen alles. Ich bin so eine Art Autorin, Journalistin, Kolumnistin, Researcherin, Redakteurin, Bloggerin, Projektmanagerin, Community-Managerin in einem. Also im Grunde eine typische Freie. Genau. Also hast du nicht besonders viele Vorgaben? Naja. Keine festen Arbeitsstunden, kein Chef, ein lockeres Leben? Ja, ganz genau. Also. Wie war nochmal der Titel von deinem... Der Titel von meinem Dossier? Mhm. Lebenslauf der Möglichkeiten, ein Blick auf die Berufe der Zukunft. Das ist ein sehr schöner Titel. Danke. Und siehst du, mein Job als Kreativer ist auch ein bisschen so. Es geht darum, die richtige Art und Weise zu finden, wie man Dinge präsentiert. Aber im Kontext einer Werbekampagne, stimmt's? Naja, wir nennen es eher innovative kommerzielle Kreativerfahrungen. Aber du kannst Werbekampagnen schreiben, wenn das klarer ist. Ich glaube, das ist besser. Also, genau. Wir Kreativen arbeiten immer in Zweierteams. Ich bin Konzepter, Redakteur. Ich kümmere mich um die Sprache. Und dann gibt es Kenzo, der ist für die Visuals zuständig. Arbeiten viele Frauen als Kreative oder ist das eher so ein Jungsjob? Hier ist das mehr ein Jungsjob, würde ich sagen. Aber es arbeiten trotzdem eine Menge Frauen in der Agentur. Zum Beispiel die Frau im Empfang. Zum Beispiel meine Accountmanagerin. Zum Beispiel, Was macht denn eine Accountmanagerin? Sie vertritt die Interessen des Kunden. Sie ist so ein bisschen die Spielverderberin im Kreativprozess. Aha, okay. Also, machen wir einfach weiter. Wie sieht denn dein typischer Tag aus? Viele, viele Meetings. Heute hatte ich 4, dazu noch das Interview mit dir und eine Kundenpräsentation am späten Nachmittag. Du bist also total ausgebucht? Immer. Und was passiert in so einem Meeting? Wird da gebrainstormt oder... Das können Brainstows sein oder was anderes, kommt drauf an. Brainstows? Ja, das sagen wir hier so. Stimmt, das ist echt viel kürzer als Brainstorming. Ja, also, genau. Heute Morgen hatte ich zum Beispiel ein Meeting mit Kenzo, um einen Pitch für ein Product Launch Event fertig zu machen. Was für ein Produkt ist das? Darüber kann ich nicht sprechen. Also, ich schreibe das nicht in den Text rein, wenn du nicht willst. Das ist bloß, um mich zu inspirieren. Es ist für Empower Bra. Das ist ein neuer BH, der demnächst auf den Markt kommt. Ein BH, okay. Feministisch. Feministisch? Er besteht aus ultraleichten Mikrofasern. Und das ist feministisch? Ja, das wird es den Frauen ermöglichen, die Kontrolle über ihren Körper zurückzugewinnen. Okay, aber ist das nicht ein bisschen komisch als Statement? Ich meine, wenn eine Frau ein BH braucht, um die Kontrolle über ihren Körper zurückzugewinnen, ist das ja wie... Ja, ich weiß, das ist eine etwas gewollte Positionierung, aber so stand es im Briefing. Empowerment gehört für die zur Marken-DNA. Daran wird auf keinen Fall gerüttelt. Und wie macht ihr das? Naja, siehst du, wir haben 2 Optionen. Die erste ist mehr so Hardcore-Öko-Chic-mäßig. Also Yoga-Workshops im Park, veganer Foodtruck, der null Müll produziert, Ausschreibung eines Stipendiums für Studierende im Bereich Gender und Women Studies. Eines Empower-Bra-Stipendiums? Genau. Und für den Big Reveal eine Show mit irgendeiner übergewichtigen, aber trotzdem total angesagten Popsängerin. Körperliche Vielfalt. Check. Und Option B? Option B ist eine Abmachung mit Femme zu schließen, damit sie unsere BHs tragen, wenn sie die Formel 1 aufmischen. The limit is not in the sky, it's in the mind. Stell dir das vor. 10 blonde Mädels mit Blumen in den Haaren tauchen bei der Eröffnung des Grand Prix auf. Sie fangen an zu brüllen, reißen sich die T-Shirts runter. Auf ihrem Bauch steht mit Edding Take Control geschrieben. Aber anstatt oben ohne zu sein, tragen sie einen Empower Bra. Damit legen wir auf jeden Fall das Internet lahm. Entschuldige. Kein Problem. Da ist gerade meine Accountmanagerin dran. Ich stelle sie auf Surround. So kriegst du ein bisschen mit, wie das hier so läuft. Nein, nein, musst du nicht. Das ist... Hallo. Bist du beschäftigt? Ich bin in einem Interview. In einem Interview? Ja, mit einer Journalistin für ein Dossier über... Pass auf, ich sitze im Auto. Ich komme gerade von einem Cocktail mit dem Kunden. Okay. Ja, die sind ziemlich gestresst. Warum? Sie mögen die Sache mit Femen nicht. Hä? Wieso? Sie haben das Gefühl, sie haben keine Kontrolle. Keine Kontrolle über was? Sie haben Angst, dass es eskaliert. Naja, dann beruhig sie einfach und sag... Du, ich hab sie beruhigt, aber vergiss es. Die flippen total aus. Das wird nicht klappen. Wir nehmen keine echten Femen. Wir casten Models. Frauen, die unabhängig aussehen, aber absolut alles mit sich machen lassen. Die brauchen keine Angst zu haben. Es geht nicht bloß um die Frauen, es geht um das ganze... Was soll das heißen? Krass, das ist doch gar nicht so krass. Das ja, und was machen wir, wenn es daneben geht? Da wird es von Polizisten nur so wimmeln, die nichts anderes zu tun haben, als die Mädels mit den Blumen auf dem Kopf sofort aus der Menge zu ziehen. Und was passiert, wenn sie verhaftet werden? Sie werden noch nicht verhaftet. Das können wir nicht garantieren. Ja, doch, das können wir. Das wird live gestreamt, ja? Wenn da was schief läuft, dann haben wir null Spielraum. Da läuft nichts schief. Wir haben keine Kontrolle darüber. Also, was soll denn das Ding mit der Kontrolle? Das ist echt nervig. Die sind zu uns gekommen, weil sie eine Herausforderung wollten und jetzt plötzlich... Schau mal, die Tagline lautet Take Control. Also glaube ich, dass man daraus ableiten kann, dass es wichtig für sie ist, das Gefühl zu haben, dass sie die Dinge unter Kontrolle haben. Hm? Was meinst du? Also wird es Option A mit ein paar Änderungen. Hast du ihnen gesagt, dass der BH-Markt gesättigt ist und dass wir schwere Geschütze auffahren müssen, um uns abzuheben? Ja, das habe ich ihnen gesagt. Trotzdem wollen sie lieber Option A. Aber Option A ist voll Luschi-mäßig. Sie finden da den Content-Vertrag. Man braucht was Bahnbrechendes, um ihre verdammten BHs zu verkaufen. Keine Show von irgendeiner fetten Popsängerin. Oh, das mit der fetten Sängerin war eure Idee. Ich persönlich habe nie verstanden. Okay. Option A ist kacke. Wir finden was anderes. Nein, ich will nicht, dass wir unsere Zeit verschwenden. Nächste Woche haben wir die Kampagne für Toyota in der Pipeline. Ich will nicht, dass wir dann noch hiermit beschäftigt sind. Also schraubst du dein Ego runter, redest mit Kenzo und morgen brauche ich die geänderte Option A für mein Meeting mit denen. Ist das klar? Ob das klar ist? Fuck. Was ist los? Alex wartet unten auf mich für irgendeine Abnahme. Ja, gut. Dann rede mit Kenzo und ich schick dir... Bleib, wo du bist. Wir machen weiter, wenn ich zurückkomme, okay? Naja, vielleicht sollte ich besser gehen. Mit wem redest du da? Das ist Maud. Sie stellt dir jetzt ein paar Fragen für ihr Zukunftsdossier, okay? Ich bin gleich wieder da. Hallo? Hallo. War ich auf Lautsprecher? Ja. Tut mir leid, das war nicht meine Idee. Er macht es immer. Also ich weiß, dass es ein bisschen komisch ist als Einleitung, aber wenn Sie mal kurz 5 Minuten hätten, damit ich Ihnen Fragen über Ihre Arbeit stelle, das würde mir wirklich sehr... Du kannst mich duzen. Okay, super. Also ich meine nur, wenn du keine Lust hast, ist das auch in Ordnung. Ja, das ist kein Problem. Nein, ich habe Zeit. Es ist ziemlich viel Verkehr. Also, die Fragen? Könntest du mir vielleicht zuerst ein bisschen deine Rolle in der Agentur beschreiben? Ich bin Account Managerin, das heißt, ich fungiere als wichtigster Kontakt zwischen dem Kunden, dem Kreativteam und den Talents. Du bist also so eine Art Mittlerin für sie, kann man das so sagen? Mittlerin, ja. Manchmal auch Mutter. Und würdest du sagen, dass du da als Frau vor besonderen Herausforderungen stehst? Was meinst du damit? Naja, hattest du schon mal das Gefühl, dass die Tatsache, dass du eine Frau bist, auf die eine oder andere Art und Weise dein berufliches Fortkommen hemmt? Wegen der gläsernen Decke oder der... Nein, für mich war das noch nie ein Problem. Okay, aha. Du, ich bin gleich im Tunnel. Hast du noch Fragen? Du hast vorhin von der Mutterrolle gesprochen und ich habe mich gefragt... Bietet diese Agentur irgendwelche Möglichkeiten, um Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren? Hast du Kinder? Wie bitte? Hast du Kinder? Nein, ich habe keine. Willst du welche? Geplant ist das nicht, nein. Nicht mal später? Nein. Manchmal, wenn man jung ist... Du, ich sag das jetzt so, ja? Ich weiß ja gar nicht, wie alt du bist, aber... Manchmal, wenn man jung ist, dann sagt man sich das und... Ich wollte nie welche und meine Freundin hat schon 2, also glaube ich nicht, dass da eine Gefahr besteht. Und du, hast du? Hallo? Entschuldigung. Kein Problem, ich meine, das ist wirklich in Ordnung, wenn du... Wir können noch aufhören, falls du... Es ist schon gut. Ich bin in Ordnung. Wir machen weiter. Was war deine Frage zur Vereinbarkeit von Arbeit und Familie? Also, ich habe mich gefragt, ob die Agentur Maßnahmen ergreift, um Eltern das Leben zu erleichtern. Wie ein betriebseigener Kindergarten oder... Die Krankenversicherung deckt die Kryokonservierung von Eizellen ab. Die was? Das Tieffrieren von Eizellen. Sie nennen das Mutterschaftsversicherung. Okay, ich bin mit diesem Konzept nicht vertraut. Wie funktioniert das? Sie entnehmen dir 15 Eizellen, wenn du noch fruchtbar bist. Sie frieren sie ein, sie bewahren sie auf. Das ermöglicht dir eine gewisse geistige Freiheit, weil man dich glauben macht, dass du dich nicht zwischen Job und Mutterschaft entscheiden musst. Dass du beides haben kannst. Dass du Zeit hast. Und 10 Jahre später, wenn du der Firma alles gegeben hast und du feststellst, dass du aus tiefstem Herzen ein Baby willst, dann tauen sie deine Eizellen wieder auf und versuchen dafür zu sorgen, dass du schwanger wirst. Und das funktioniert? Nicht immer. Hast du noch andere Fragen? Ja, also ich hätte noch eine letzte. Würdest du deine Arbeit als einen Freiraum definieren? Entschuldige, aber ich weiß jetzt echt nicht, was ich antworten soll. Ich finde diese Frage sowas von naiv. Ganz ehrlich, gibt es wirklich Leute, die ihre Arbeit als Freiraum betrachten? Mein Job ist es, nicht frei zu sein. Mein Job ist, mir den Arsch aufzureißen, um den Ego-Trip von größenwahnsinnigen Kunden und unbedeutenden Scheißern zu befriedigen, die sich für kreativ halten. Mein Job ist es, nett zu sein und zu lächeln und Kompromisse zu finden, während ich im Grunde bloß Lust hätte, diese ganze Scheißbande zum Teufel zu jagen und in mein Sommerhaus am Meer abzuhauen und so viel Wein in mich reinzuschütten, bis ich überhaupt nicht mehr weiß, wie ich heiße. Und? Hat sie deine Fragen beantwortet? Ja, das war super. Gut. Sie ist eine Nervensäge. Aber bei solchen Sachen kann sie ziemlich hilfsbereit sein. Hier, ich habe ein Sample des Empower Bra gefunden, um dich zu inspirieren. Okay, danke. Ich sitze mit meinem Atem im Tunnel fest. Wir stehen Stoßstange an Stoßstange. Es dauert garantiert eine gute halbe Stunde, bis wir wieder draußen sind. Wie viel Zeit in meinem Leben verbringe ich mit Warten? Kommt mir vor, als hätte ich in den letzten Jahren nichts anderes gemacht. Warten im Straßenverkehr. Warten, dass die Kunden mich zurückrufen. Warten auf eine Gehaltserhöhung. Warten auf die Ergebnisse von dieser beschissenen Klinik. Immer nur warten. Ich habe keine Zeit mehr. Ich schaue mich im Rückspiegel an. Meine Wimperntusche ist zerlaufen. Ich sehe aus wie ein Waschbär. Schuld daran ist dieses Mädchen mit ihren verdammten Interviewfragen. Warum habe ich mich bloß dazu überreden lassen? Warum habe ich mich nochmal runterziehen lassen? Ich packe meine Handtasche. Ich finde ein Reinigungstuch. Ich fange an, mich abzuschminken. Und dann plötzlich, zack, alles wird schwarz. Der Tunnel, die anderen Autos, mein Armaturenbrett, alles erlischt. Als hätte irgendjemand den Strom abgeschaltet. Was ist das? Ich steige aus meinem Auto. Hallo? Hallo? Die anderen Autos sind verschwunden. Es ist niemand mehr da. Ich bin ganz alleine im Tunnel. Ich taste mich im Dunkeln vorwärts. Normalerweise würde ich jetzt in Panik geraten. Normalerweise würde ich unwillkürlich vom Schlimmsten ausgehen. Dass jemand aus dem Nichts auftaucht. Dass jemand über mich herfällt. Dass jemand mich niederschlägt. Dass jemand mich in den Kofferraum meines Autos sperrt. Aber seltsamerweise spüre ich jetzt keine Angst. Ich gehe weiter durch die vollständige Finsternis. Ich lege eine Hand auf die Tunnelwand, um den Weg zu finden. Sie ist feucht, schleimig sogar. Und langsam sehe ich etwas in der Ferne, wie ein Leuchten. Einen Lichtkreis, der mich ganz, ganz leise zu sich ruft. Ich gehe weiter und plötzlich sehe ich sie. Wenn ich sie mir vorstelle, sind sie normalerweise tiefgefroren. Aber jetzt? Nein. Jetzt sind sie nicht tiefgefroren. Sie liegen bloß da, in mir verborgen, als wäre nichts. Als wären sie nicht das Wertvollste, das es auf Erden gibt. Sie liegen da. Sie warten auf das Monatsende. Geduldig. Meine Eizellen. Frisch. Unversehrt. Schimmernd und glänzend. Ich habe Ferien. Oh. Oh mein Gott. Hast du mich erschreckt? Ja, habe ich mitbekommen. Ich habe Urlaub. Yeah. Und, wie war's? Was denn? Na, dein letzter Tag. Oh Gott, es war höchste Zeit. Die Kinder waren unmöglich. Und du, bist du weitergekommen? Ja, schon. Sitzt du noch an diesem Interview, oder was? Genau, das geht voran. Bist du wenigstens bequem, dieser Empower-Bra? Du, ich habe ihn noch nicht anprobiert. Oh Gott, ich freue mich schon total. Freuen? Ja, darauf wegzufahren. Ach ja, genau, ja, also, ich freue mich auch. Ich habe mir das angeschaut. Wenn wir es genau so wie im Film machen wollen, dann fahren wir in Arkansas los, um Texas rum, dann durch Oklahoma und New Mexico und zuletzt zum Grand Canyon, Arizona. Und wie lange brauchen die im Film dafür? Na, 3 Tage, glaube ich, aber wir machen das entspannter. Wir fahren nicht nonstop durch. Na klar. Ich meine, ich weiß es nicht, vielleicht ist es zu viel Fahrerei, keine Ahnung. Vielleicht können wir Oklahoma überspringen oder direkt nach Mexiko fahren, über Texas. Was meinst du? Whatever works, baby. Ich bin dabei. Gut. Ich mach mir einen Mojito. Willst du auch einen? Por qué no? Hands on a hard body. Wirklich? Hände auf einer harten Karosserie. Hands on a Hard Body ist ein Ausdauerwettbewerb vom Typ Last Man Standing, den amerikanische Autohändler zu Werbezwecken genutzt haben. Der Wettbewerb hat nur eine einzige Regel, sie ist ganz einfach. Man muss mit der Hand oder einem anderen Körperteil so lange wie möglich in Kontakt mit einem Auto bleiben. Der letzte Teilnehmer, der das Auto noch berührt, darf es mit nach Hause nehmen. Natürlich zieht Hands on a Hard Body wegen seiner ziemlich demütigenden Machart hauptsächlich wenig vermögende Leute an. Studenten, Arbeitslose, alleinerziehende Mütter. Natürlich. Mein Name ist Benny K. Anderson. Ich bin einer der Teilnehmer an dem Hands on a Hard Body in der Toyota-Niederlassung Austin, Texas. Ich presse meinen Mund seit 65 Stunden gegen den Heckspoiler eines Toyota Yaris. Ich habe Muskelzuckungen, ich spüre meine Lippen nicht mehr. Meine geistige Gesundheit beginnt sich zu verabschieden. Mein Name ist Benny K. Anderson. Ich bin ein Mann aus bescheidenen Verhältnissen. Aber ich bin sehr ausdauernd. Hallo, hier ist Maud. Ja, ich habe gerade deine Mail bekommen und ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich... Nein, aber wenn du sagst, guter erster Entwurf, dann ist das für... Es ist bloß so, dass das für mich kein erster Entwurf gewesen ist. Das war eher wie... Naja, vielleicht noch keine Endfassung, aber zumindest eine Fassung Nummer 1. Eine Fassung Nummer 1 von 2, sagen wir. Eine Fassung Nummer 1 plus... Nein, ich flippe nicht aus. Alles in Ordnung. Nein, die Pressemitteilung habe ich gestern Abend an Nadja geschickt und sie ist schon ins Layout gegangen. Shit, keine Ahnung. Vielleicht habe ich die falsche Fassung rausgeschickt. Bevor ich meinen Mund gegen ein Toyota Yaris drückte, hatte ich mehrere Jobs. Ich habe frittierte Söhnchen verkauft, Rasierklingen, Handys, Sushi, Kreditkarten. Ich habe Möbel transportiert, Elektrogeräte, alte Leute, Sandsäcke, Plastikwannen in einem Kühlhaus, Temperatur bis minus 36 Grad. Ich habe Geschirr sauber gemacht, Fensterscheiben, alte Leute, Autos, Pisse- und Kotzefußböden. Ich habe in einem Callcenter gearbeitet, Leute genervt, Männer, Frauen, alte Leute, hunderte von Leuten, die gerade beim Abendessen waren, damit sie eine Versicherung abschließen, die sie nicht brauchten. Guten Tag, schön, Sie am Apparat zu haben. Ich bin Benny von der TPI Financial Group und ich rufe Sie heute an, um mich mit Ihnen über ein Versicherungsprodukt zu unterhalten, das zu jedermanns Finanzplanung gehören sollte. Die Versicherung gegen schwere Krankheiten. Sie wissen genauso gut wie ich, Ich habe zufällig die Anzeige gesehen, als ich gerade die Stellenangebote der Lokalzeitung überflog. Niemals wäre ich auf die Idee gekommen, an so einer Art Wettbewerb teilzunehmen. Ich hatte auch nie das Bedürfnis, einen Toyota Yaris zu fahren. Aber als ich die Anzeige sah, habe ich begriffen, dass meine Chance endlich gekommen war. To get something for nothing, baby. Reine Poesie. Und der Präsentationstext, ist der in Ordnung? Nicht genug Schwung drin. Nein, das verstehe ich. Es ist bloß nicht so einfach. Da gibt es eine Menge Infos unterzubringen und das ist ein bisschen... Nein, das ist in Ordnung. Ich mache das nochmal. Reicht das, wenn ich es dir morgen am späten Nachmittag schicke? Ich habe nämlich heute Abend noch einen anderen Text zu schreiben. Nee, das geht nicht. Ich habe es schon zweimal verschoben. Wann ist denn die Deadline? Nein, deine Deadline. Wann ist die? Okay. Pass auf, ich versuche es vor Mitternacht für dich hinzukriegen. Wenn du mir die Korrekturen schnell zurückschickst, könnten wir es schaffen bis... Per Skype? Bloß... Naja, nach Mitternacht ist es nicht ideal. Ich wohne in einem Loft und meine Freundin will irgendwann schlafen und dann halt das hier immer... Mojito! Du, ich rufe dich in 2 Sekunden zurück, okay? Okay, bye. Ich habe ihn vielleicht ein bisschen stark gemacht. Ich bin mir sicher, er ist genau richtig. Auf unseren Urlaub, Baby. Auf unseren Urlaub. Chin-chin. Super lecker. Ey, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe mich vorher mit Catherine unterhalten. Catherine? Catherine, die in der 2. unterrichtet. Ach ja, okay. Und ich habe ihr erzählt, dass wir einen Thelma und Louise Roadtrip machen. Und weißt du was? Was? Sie wusste gar nicht, wer das ist. Hä? Thelma und Louise. Sie hatte noch nie von denen gehört. Ich meine, das ist doch verrückt, oder? Ja, das ist verrückt. Ich meine, das ist bescheuert. Ich weiß, dass Catherine jünger ist, aber trotzdem hat es mich irgendwie... Das hat mich irgendwie ein bisschen geschockt. Ich meine, für mich ist das so ein Klassiker, sowas irgendwie... sowas Grundlegendes, verstehst du? Es tut mir leid, ich muss da leider rangehen. Oh Gott, das ist das Älterwerden. Das ist das Älterwerden. Wenn du feststellst, dass dein Lieblingsfilm irgend so ein alter Dreck ist, den keiner mehr schaut. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Hallo. Krass. Ja, genau. Ich habe mich bei Ihnen gemeldet wegen der Pressemitteilung für den Titel... Der Titel ist Lebenslauf der Möglichkeiten. Ein Blick auf... Genau. Ich habe mich gefragt, welches die letzte Version ist, die ich Ihnen geschickt habe. Ist das die, wo Endfassung draufsteht oder vielleicht die V2.5-REV3-MB-OK? Scheiße. Nein, das ist nicht die richtige. Ist das Layout schon fertig, oder? Nein, das ist mein Fehler. Das ist... Am Morgen des Wettbewerbs bin ich früh aufgestanden. Ich habe mir bequeme Kleidung angezogen, Kaffee in eine Thermoskanne gegossen und bin zum Autohaus gelaufen. Ich bin reingegangen, um mich am Teilnehmertisch anzumelden. Ich habe mir das 7. T-Shirt aus dem Stapel ausgesucht, als Glücksbringer. Der Filialleiter sagte mir, dass der Wettbewerb live im Internet übertragen würde. Als wir uns am Auto platzieren mussten, habe ich mir den Heckspoiler ausgesucht, um näher an der Kamera zu sein. Die ersten 12 Stunden waren ziemlich einfach. Wie ein freier Tag, aber mit offenem Mund. Erst in der 15. Stunde, als noch niemand aufgegeben hatte, begriff ich, dass es vielleicht schwieriger werden könnte, als ich gedacht hatte. In der 20. Stunde machten sich die ersten Krämpfe bemerkbar. Am Hals, an den Lippen, an den Schultern. Und dann das Schlafbedürfnis. Und dann der Durst. Also habe ich mich auf die Kamera konzentriert. Ich versuchte zu spüren, wie die Leute im Internet mich ansahen. Show must go on, Benny, sagte ich mir immer wieder, um durchzuhalten. Eine Zeit lang hat das funktioniert. Eine Zeit lang habe ich die Sekunden, die Minuten, die Stunden vergessen. Ich war in einer Art Flow. In einem gewissen Moment hatte sich sogar ein Wohlgefühl eingestellt, eine Art Euphorie. Aber in der 37. Stunde ist es passiert. Ich bin gegen die Wand geknallt. Zack. Der Durst, die Krämpfe, das Schlafbedürfnis, alles kam auf einen Schlag wieder, aber 10-mal so stark. Meine Augen brannten, mir wurde schwindelig, mir war übel. Meine Zunge schwoll an, mein ganzer Körper verspannte sich wie unter der Wirkung von Elektroschocks. Der Schmerz war unerträglich. Ich hüllte mich, als würde ich gleich sterben, festgefahren in der 37. Stunde. Mit meinem Schlafbedürfnis, meiner schweren Zunge und meiner Scham. Scham darüber, als Erster umzufallen. Und dann geschah das Wunder. Einfach so. Ohne jede Vorwarnung. Der Teilnehmer neben mir wurde ohnmächtig. Zack. Als ich seinen Kopf auf den Boden aufschlagen hörte, empfand ich dasselbe wie damals, als ich einmal ein Reh getötet hatte. Eine große Macht. Als hätte er seine Kraft an mich weitergegeben. Als hätte ich ihn getötet. Verdammt nochmal. Aber das heißt doch nicht, dass wir nicht wegfahren können. Das ändert absolut nichts an unseren Plänen. Wir fahren weg, genau wie ausgemacht. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass ich mir ein bisschen Zeit zum Arbeiten nehmen muss. Du hast gesagt, du würdest deine Sachen fertig machen, bevor wir fahren. Ja, das habe ich gesagt. Ich habe es aber nicht geschafft. Ja, du willst auf unserem Roadtrip arbeiten. Ja, klar. Wo denn? Egal wo, im Auto, weil ich kaufe mir so ein Ding, damit ich meinen Laptop in den Zigarettenanzünder stöpseln kann und dann... Ah, okay, also ich werde die ganze Zeit fahren. Hä, aber nein, nicht unbedingt. Ja, damit du arbeiten kannst, muss ich wohl fahren, manchmal oder? Kann auch ich fahren, wenn verstanden. Du müde bist. Oder abends, wenn wir zum Beispiel in einem Motel absteigen, dann kann ich da arbeiten. Ja, was mache ich so lange? Du kannst dir die Stadt anschauen oder essen gehen. Ganz allein, oder? Mann, nicht immer. Klar würde ich auch mitkommen. Wichtig ist bloß, dass ich so um die 40 Stunden habe. Um die 40 Stunden? Nein, nein, ich übertreibe natürlich. Sagen wir 30. Wenn ich konzentriert bin, kann ich das bestimmt in 30 Stunden unterreißen. Nee, warte mal, wir fahren für eine Woche in den Urlaub und davon musst du 30 Stunden arbeiten? Schau, ich weiß, das ist nicht ideal. Aber das ist nicht ideal. Immer das ist Kacke. Das ist einfach bloß Kacke als Plan. Weiß ich nicht, musstest du den wirklich annehmen? Wen denn? Den Auftrag. Das ist das erste Mal, dass sie mir ein komplettes Dossier geben. Ja, ich weiß, aber... Das ist nicht irgend so ein kleines Ding, das ist eine Riesensache. Auch wenn das gut bezahlt wird. Lohnt sich das wirklich? Es geht nicht ums Geld. Ach so, das wird noch nicht mal gut bezahlt, Es oder? Geht nicht ums Geld, habe ich gesagt. Worum geht's dann? Um Sichtbarkeit. Du willst unseren Urlaub wegen Sichtbarkeit kaputt machen. Ich mache unseren Urlaub nicht kaputt. Ich habe dir gesagt, wir fahren trotzdem weg. Ja, und außerdem kannst du dich nicht in Sichtbarkeit bezahlen lassen. Das funktioniert nicht, oder? Ja, gut, verdammt jetzt echt. Weiß nicht, lassen sich Zahnärzte vielleicht in Sichtbarkeit bezahlen? Oder vielleicht, keine Ahnung, etwa Bauern? Nein. Nein, niemand ist bereit, in Sichtbarkeit bezahlt zu werden. Bloß ihr Freiberufler seid bescheuert genug zu glauben, dass das irgendwas wert ist. Aber jetzt in meiner Situation ist das wirklich was wert. Ja gut, dann versuch doch mal, die Wohnung in Sichtbarkeit abzubezahlen. Also was soll denn da plötzlich diese Sorge um meine Finanzen? Bist du jetzt meine Agentin? Nein, nein, ich bin nicht deine Agentin. Ich bin bloß deine Freundin. Deine Freundin, die gerne ausnahmsweise einmal mit dir in den Urlaub fahren würde. Weißt du? Weiß ich nicht. Ist immer das Gleiche. Keine Ahnung, ob du das mitkriegst, aber es ist immer derselbe Streit, Jahr für Jahr. Immer wieder. Wir streiten uns doch gar nicht. Oh, oh. Letztes Jahr haben wir uns so 2 Wochen in Maine gegen 3 Tage in Burlington eingetauscht. Weißt du noch? Im Jahr davor mussten wir das Haus am Meer wegen deiner Termine in Montreal untervermieten. Und vorletztes Jahr war es, Ich muss bloß diesen Stress jetzt überstehen. Danach wird alles ruhiger, das schwöre ich dir. Ja, klar. Ich weiß, das sage ich immer, aber jetzt ist jetzt es... Jetzt ist es eben genug. Weißt du? Du arbeitest die ganze Zeit, du musst ein bisschen runterkommen. Du hast leicht reden. Was? Es ist leicht runterzukommen, wenn du 2 Monate bezahlten Urlaub hast. Schau, Ich sag nicht, dass dein Job leicht ist. Ja, ich hoffe, du sagst es nicht, weil... Ich weiß, die Kinder sind unmöglich und das kann hart sein. Und wärst du gerne an meiner Stelle? Ja? Verantwortlich für eine überfüllte Klasse? Mit 1/3 Nicht-Muttersprachlern? 3 hyperaktiv? 2 mit Lese-Rechtschreibschwäche? 1 nicht diagnostizierten Autistin und Pilzen an den Wänden? Nein, wäre ich nicht. Gut. Also lass bitte meine 2 Monate Urlaub in Frieden, ja? Wie viele Stunden brauchst du, hast du gesagt? 30. In 30 Stunden reiße ich das runter, versprochen. Was machst du denn da? Ich rette unseren Urlaub. Du rettest unseren Urlaub, indem du meinen Fuß mit einem BH an den Stuhl fesselst? Ganz genau. Wo gehst du hin? Zum Yoga. Aber in 30 Stunden bin ich dich los. Na gut, also das ist jetzt albern. Na, das ist nicht albern. Das ist symbolisch, Baby. Zu lange schon tut sich nichts mehr. Sie wollen Teilnehmer eliminieren. Also schalten sie einen Gang rauf. Popmusik aus den Lautsprechern. Jede Sekunde, die vergeht, ist ein Sieg über meinen Körper. Ich muss widerstehen. Mein Bedürfnis unterdrücken, zu tanzen, auszuschlagen, Hampelmannsprünge zu machen, mich auf dem Boden zu wälzen und dabei mit den Armen, den Beinen, dem Kopf zu zucken, meinen Mund auf und zu machen, meine Augen, meine Fäuste, meinen Schließmuskel, meine... Ich wäre so gerne etwas, das sich bewegt. Egal was. Eine Forelle im Todeskampf am Boden eines Ruderboots. Ein Stück Speck, das in einer Pfanne brutzelt. Einfach nur froh sein. Und tanzen. Balasana. Stellung des Kindes. Jeder Atemzug bringt mehr Freiheit. Jeder Atemzug schafft Raum in mir. Jeder Atemzug hilft mir, meinen Geist leer zu machen. In der 66. Stunde von Hands on a Hard Body geht mir ein Licht auf. Der Feind ist die Leere. Die schwindelerregende Leere, die sich schleichend in meinem Kopf breit macht und mich von innen her auffrisst. Und dann erscheint neben mir das blutüberströmte Gespenst von Richard Vega. Richard Vega hatte im Jahr 2005 an einem Hands on a Hard Body in Longview teilgenommen. Nach 48 Stunden disqualifizierte er sich, indem er seine Hand von dem Pickup nahm, um den sich der Wettbewerb drehte. Seelenruhig überquerte er die Straße, zertrümmerte das Schaufenster eines Kmart mit Hilfe eines Mülleimers aus Metall und betrat das Geschäft. Dann begab er sich in die Feuerwaffenabteilung, entwendete ein Gewehr und schoss sich eine Kugel in den Kopf. Seine Witwe verklagte die Nissan-Niederlassung, die den Wettbewerb organisiert hatte. Der Schlafentzug komme Folter gleich. Ihrer Meinung nach hatte der Schlafmangel den Amoklauf ihres Ehemanns verursacht und ihn in den Selbstmord getrieben. Nach 66 Stunden mit dem Mund an einem Auto begreife ich, dass Richard Vegas Tat nichts mit einem Amoklauf zu tun hatte. Die Leere hat ihn umgebracht. Richard Vega wollte seinen Kopf mit irgendetwas füllen, weil er diese Leere nicht mehr ertragen konnte. Sein Unglück war, dass ihm nichts einfiel und dass er begriff, es wäre in diesem Augenblick das Einfachste, seinen Kopf mit einer Gewehrkugel zu füllen. Mir wird das nicht passieren. Ich sollte mir jetzt nicht sowas anschauen. Ich muss mein Dossier fertig schreiben, meine Korrekturen einarbeiten, meine Beziehung retten, mir einen Namen machen. Aber ich tue nichts von all dem. Seit 2 Stunden schaue ich mir irgendwelchen Blödsinn im Internet an. Ich habe 11 Fenster geöffnet und klicke mich pausenlos von einem zum anderen. Leute, die sich ekelhafte fette Mitesser entfernen lassen. Ein Dokumentarfilm über Typen, die mit Roboter Frauen ficken wollen. Ein Wettbewerb mit Leuten, die ihre Münder gegen ein Auto pressen. Einfach nur Dreck. Ein Teil von mir versucht sich einzureden, dass mich das bei dem, was ich zu schreiben habe, inspirieren könnte. Rohmaterial, fruchtbarer Kompost, aus dem sich eine Metapher über unsere Gesellschaft erheben wird oder eine pointierte Perspektive, die ihren Widerhall in meiner Arbeit finde. Aber das ist Bullshit. Der Dreck findet Widerhall in gar nichts. Der Dreck schiebt sich nur zwischen mein Gehirn und die Sachen, die ich zu tun habe. Wie eine fette Schicht zähflüssiger Würzmasse voller leerer Kalorien. Hotdog, Senf, Nacho, Käse, Mayonnaise, Marshmallowcreme, braune Soße, Pudding, Schmalz. Es ist widerlich. Ich bin widerlich. Vollkommen unproduktiv. Bulimisch. Neben der Spur. Virabhadrasana, Kriegerstellung. Bhujangasana, Cobra-Stellung. Texas-Stellung. Stellung des geplatzten Roadtrips. Stellung des bittersüßen Mojito, der Enttäuschung, des verdorbenen Urlaubs. Stellung des Grolls, der Dinge, über die nicht gesprochen wird. Stellung der unvereinbaren Lebensstile. Stellung der großen Fragen, des Schwindelgefühls, der Angst vor der Leere. Verdrängungsstellung. Ich versuche, eine Idee zu finden. Einen Gedanken, eine Fantasie, irgendwas. Irgendetwas, mit dem ich meinen Kopf füllen kann, das keine Gewehrkugel ist. Ich zähle die Kacheln am Boden, die in mein Gesichtsfeld drücken. 1, 2, 3, 4, 4 Kacheln, das ist alles. Das reicht nicht. Die Leere breitet sich weiterhin aus. Und dann erregt etwas auf dem Boden meine Aufmerksamkeit. Ein Schimmer, ein Glanz, eine Pfütze. Eine Speichelpfütze, die sich Tropfen für Tropfen aus meinem Mund ergießt, am Auto hinabrinnt und auf die Fliesen am Rande meines Gesichtsfelds läuft. Ich starre die Pfütze an. Sie hat die Form des Bundesstaates Texas. Ich denke, vielleicht ist diese Sabberpfütze Texas, vielleicht ist die gesamte Welt auf dem Fußboden der Toyota-Niederlassung enthalten. Vielleicht bin ich selbst eine winzige Bakterie, die im Speichel eines Mannes schwimmt, der verzweifelt ein Auto gewinnen will. Ich spüre, wie sich Richard Vegas Gespenst leise entfernt. Ich lächle. Ich habe einen Ausweg gefunden. Adumuka Svanasana. Stellung des herabschauenden Hundes. Fragestellung. Schmerzstellung. Durstellung. Ich hätte vor dem Kurs kein Mojito trinken sollen. Stellung. Was zum Teufel mache ich hier? Stellung. Stellung des Ärgers. Der Wut. Ich hasse Yoga-Stellung. Seit einer Stunde habe ich keinen Finger gerührt. Seit einer Stunde sitze ich da, hänge an dem vierten Fenster fest und starre auf den Mann, der seinen Mund gegen den linken Spoiler presst. Mein Liebling. Er steht bloß da, schweißüberströmt, im Delirium, die Augen so verdreht, dass nur noch das Weiße zu sehen ist. Je länger ich ihn ansehe, desto stärker wird mir bewusst, irgendetwas an ihm zieht mich an. Ich beneide ihn um die Leere in seinem Kopf, seine klare, einfache Aufgabe, sein bloßes Dasein. Ich beneide ihn um seine Entfremdung. Jetzt ist mein Geist in die Speichelpfütze in Form des Bundesstaates Texas eingetaucht und schwimmt fröhlich herum. Jetzt sehe ich Dinge. Sonnenuntergänge, Kakteen, Kojoten, Canyons. Jetzt sehe ich Autos auf der Autobahn und ihre lachenden Fahrer. Hand in Hand, die Haare im Wind. Alle verliebt und schön und frei. Im schönsten Urlaub ihres Lebens. Wie angenehm das sein muss, nichts zu tun zu haben. Und zu hoffen, damit etwas zu gewinnen. Wie angenehm das sein muss, in freier Fahrt in einem Toyota Yaris. Und ganz langsam, beinahe unmerklich, neigt sich mein Körper dem Laptop-Bildschirm entgegen. Einem unbekannten Reflex ausgeliefert. Mein Geist ist leer. Ich bin ruhig, vollkommen befreit von meinen Bedürfnissen. Ich sehe meine Gedanken vorüberziehen, einfach so, ohne zu versuchen, sie zu analysieren. Der Bildschirm zieht mich an, unwiderstehlich. Der Bildschirm ist ein Abgrund, ein Canyon, ein Schlund, in den ich mich einfach stürzen muss. Es ist beschlossene Sache. Ich werde meinen Mund vom Auto lösen, doch anstatt mir den Kopf wegzublasen wie dieser Idiot Richard Vega, werde ich 3 Schüsse abfeuern in die Decke des Autohauses und befehlen, dass man mir die Schlüssel zuwerfen soll. Und dann jage ich über die Autobahn, in freier Fahrt, die Haare im Wind, verfolgt von einem Dutzend Polizisten. Und wenn der Grand Canyon vor mir auftaucht, beschleunige ich. Und als ich gerade den Laptop-Bildschirm durchqueren will, spüre ich die Spannung. Mein BH, der um mein Fußgelenk gebunden ist. Mein BH hindert mich daran zu entkommen. Und in dem Moment kehre ich vom Yoga zurück. Ich gehe durch die Tür des Lofts und da sehe ich Maud. Horizontal schweben zwischen dem Sessel und dem Laptop-Bildschirm. Was machst du da? Mach mich los! Aber ich springe nicht auf Maud zu, sondern auf den beschissenen Computer. Um ihn auszuschalten, den Stecker zu ziehen, das WLAN abzustellen. Und auf einmal werde ich von der Leere angezogen. Der Leere, die sich in unseren Köpfen breit macht. Derselben Leere, die Richard Vega umgebracht hat. Ich werde von der Leere durch den Bildschirm gesogen, der auch leer ist. Und plötzlich bin ich in Texas, in einer Toyota-Niederlassung. Hi. Hallo? Sind Sie durch die Speichelpfütze gekommen? Nein, durch den Laptop-Bildschirm meiner Freundin. Oh. Sie muss ein Dossier über Berufe der Zukunft schreiben, aber sie prokrastiniert. Sie schafft es nicht. Verstehe. Was sind Ihrer Meinung nach Berufe der Zukunft? Keine Ahnung. Ich hatte gehofft, wir könnten irgendwann einfach aufhören zu arbeiten. Sie sind ein Idealist? Vielleicht. Warum pressen Sie Ihren Mund gegen den Heckspoiler eines Autos? Für einen Wettbewerb. Oh. Haben Sie Chancen zu gewinnen? Ich weiß nicht mehr so recht. Ich verfalle gerade seelenruhig dem Wahnsinn. Ich mag Wettbewerbe. Jede Woche organisiere ich einen meiner dritten Klasse. Am Montag lege ich einen 5-Dollar-Schein auf das Pult. Und am Freitag verlose ich ihn unter den Schülern, die gut mitgearbeitet haben. Gewinnt am Ende jeder Schüler irgendwann mal? Natürlich nicht. Sie sind sehr schön. Sie sehen aus wie Susan Sarandon. Danke. Müssen sehen, in welcher Richtung sich der Grand Canyon befindet. Da lang. Nio Taimori. Auf Japanisch bedeutet das wörtlich der geschmückte Körper einer Frau. Nio Taimori ist eine extrem ausgefeilte japanische Tradition, die darin besteht, Sushi vom regungslosen Körper einer nackten Frau zu essen. Diese generationenalte Praxis treibt das Ethos der Geisha auf die Spitze. Totale Dienstfertigkeit. Zerstreuung des Kunden und Unterwerfung unter den Kunden. Natürlich bleibt Nio Taimori wegen seiner extremen Kostspieligkeit reichen Männern vorbehalten. Yakuzas, Politikern, Top-Managern, natürlich. Mein Name ist Hideaki Komatsu. Ich bin Angestellter in der Motomachi-Fabrik in Toyota City, Japan. Ich arbeite 65 Stunden pro Woche in der Fließbandfertigung, die von den Prinzipien des Toyotismus bestimmt wird. Ich stecke nie die Hände in die Hosentaschen. Ich bitte um Erlaubnis, um auf die Toilette zu gehen. Ich denke zu Hause darüber nach, wie sich die Produktivität der Gruppe steigern lässt. Mein Name ist Hideaki Komatsu. Ich bin ein Mann aus einfachen Verhältnissen. Aber ich habe sehr viel Geschmack. Echt jetzt? Verdammt nochmal. Mein Name ist Priya Patel. Ich bin Arbeiterin, in einer Unterwäschefabrik in New Delhi, Indien. Ich arbeite 80 Stunden pro Woche in einem Sweatshop, der sich einen feuchten Dreck um menschliche Grundrechte schert. Ich verdiene weniger als 50 Rupien pro Tag. Ich schlafe direkt auf dem Boden. Und wegen der Baumwollfasern, die ich einatme und die sich in meinem Organismus ansammeln, wächst in mir langsam ein Krebsgeschwür. Mein Name ist Priya Patel. Ich bin eine folgsame Frau. Aber ich habe sehr viel Wut in mir. Ganz ruhig. Alles ist gut. Du bist nicht tot, du atmest noch, du steckst im Kofferraum deines Autos. Wie konnte das passieren? Geh die letzten Stunden nochmal durch. Gestern arbeitest du die ganze Nacht durch, du schläfst auf dem weichen Sessel ein. Eine Textnachricht weckt dich auf, der Typ von dem letzten Interview. Er wartet im Café auf dich, seit 40 Minuten. Du rennst raus auf den Gang, drückst auf den Pfeil nach unten, der Fahrstuhl kommt. Im Fahrstuhl machst du die Augen zu. Scheiße, bist du müde? Die Fahrstuhltüren öffnen sich, du rennst zu deinem Auto. Ganz alleine in der Garage. Du öffnest die Türen mit der Fernbedienung. Und da, wie immer, macht der verdammte Schlüsselanhänger gleichzeitig den Kofferraum auf. Also beschließt du, das zu überprüfen, um nicht plötzlich mit offenem Kofferraum auf der Stadtautobahn zu landen. Du stehst hinter dem Auto, der Kofferraum ist geöffnet. Und da? Und da? Ich hatte 13 Stunden an meiner Nähmaschine verbracht und BH-Körbchen zusammengenäht. 850 Empower Bras aus Mikrofasern mit austauschbaren Bügeln. Es war Feierabend. Und mein Rücken und meine Füße und meine Augen und mein Kopf und meine Brüste und alles, was ich sonst noch am Körper hatte, war todmüde. Als die Sirene ertönte und als die Zeit kam, wieder zurück in unsere Schlafsäle zu gehen, bin ich in die falsche Richtung gegangen. Ich fand mich vor einer Tür wieder, die nicht die Tür der Schlafsäle war. Einer gelben Tür, die ich noch nie gesehen hatte. Ich habe sie aufgedrückt und hinter der Tür, da war etwas, von dem ich nie im Leben geglaubt hätte, es zu sehen. Hinter der Tür, da war Amerika. Nicht das Amerika des amerikanischen Traums, sondern wirklich Amerika. Das konnte nichts anderes sein. Diese kalte, verlassene Tiefgarage dieser blonden Frau, die am Kofferraumschloss ihres Autos herumfummelte. Ich wollte zuerst fliehen. Raus aus der Fabrik. Durch die Straßen Amerikas rennen und ein neues Leben anfangen. Oh, aber mir wurde schwindelig. Und dann wollte ich zu dieser Frau gehen und ihr sagen, was mit mir los war. Aber es kam ganz anders. Denn als ich näher kam, sah ich ihn. Den BH dieser Frau. Unter ihrer Latzhose. Diesen BH, den ich unter Tausenden wiedererkannt hätte. Diesen BH, der in der Fabrik meine Finger anschwellen ließ und meinen Körper todmüde machte. Dieser BH. Von diesem Augenblick an war ich nicht mehr müde. Von diesem Augenblick an bin ich ausgetickt. Als ich wieder zu Bewusstsein kam, saß ich am Boden. Ich hatte Blut an den Händen. Viel Blut. Das Blut zeichnete eine Linie von meinen Händen zum Kopf der Frau, die zusammengesunken auf ihrem Auto lag. Bewusstlos. Ich bin aufgestanden, ich habe die Beine der Frau gepackt, sie in den Kofferraum ihres Autos buxiert und ihn zugemacht. Dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Endlich schlafen. Ey, verdammt! Hallo, Sylvain? was dazwischen gekommen. Tut mir echt leid. Neuer Termin, Fragezeichen, senden. Na los. Verdammte Scheiße. Scheiße, Mann. Natürlich kein Nett. Na gut. Wie lange dauert es, bis man in einem Kofferraum keine Luft mehr bekommt? Ich bin 39 Jahre alt. Ich bin Junggeselle. Ich wohne in einem 8-stöckigen Betonhochhaus mitten in Toyota City. Meine Einzimmerwohnung ist 8 Quadratmeter groß und wurde komplett von Toyota eingerichtet. Sie umfasst einen Schreibtisch, ein Regal, einen winzigen Kühlschrank und ein Waschbecken. Die Gemeinschaftstoiletten sind ein Stockwerk weiter unten. Jeden Morgen klingelt mein Wecker um 5.30 Uhr. Ich stehe auf, ich frühstücke, eine Schale Reis und ein Rührei. Ich ziehe meine Uniform über und verlasse meinen Wohnblock, um zur Arbeit zu gehen. Ich bin Autostreichler am Fließband der Motomachi-Fabrik. Keine Maschine wird jemals die Wahrnehmungsqualität des menschlichen Tastsinns erreichen. Die Entwicklung eines Roboters, der meine Aufgabe mit derselben Präzision erfüllen könnte, würde Toyota Millionen von Dollars kosten. Und eines der Grundprinzipien des Toyotismus ist die Verminderung der Kosten. Ich lasse mich an meinem Arbeitsplatz nieder. Eine Autokarosserie kommt auf dem Fließband auf mich zu. Ich nehme die Karosserie in Empfang. Mit meinen kleinen Handschuhen streichle ich die Karosserie, um sie auf Schwachstellen zu kontrollieren. Jeden Zentimeter. Ich kann keinerlei Schwachstelle feststellen. Das Auto, das ich gestreichelt habe, wird von einer Förderanlage zu einem meiner Kollegen. Eine Autokarosserie kommt auf dem Fließband auf mich zu. Ich nehme die Karosserie in Empfang. Schwachstellen kontrollieren. Jeden Zentimeter. Keinerlei Schwachstelle. Das Auto wird zu einem Kollegen weitertransportiert. Eine Karosserie kommt auf mich zu. Ich nehme die Karosserie. Schwachstellen kontrollieren. Jeden Zentimeter. Keinerlei Schwachstelle. Keinerlei Schwachstelle. Weitertransportiert. Karosserie kontrollieren. Jeden Zentimeter. Ich stelle eine Schwachstelle am Kofferraum fest. Ich öffne ihn und im Inneren finde ich mich. Mort schläft, betäubt von Müdigkeit und Sauerstoffmangel. Ich ziehe meinen kleinen Handschuh aus und nähere meine Hand ihrem halboffenen Mund. Ihr zarter, sanfter Atem streift leicht Hideaki Komatsus Haut. Es ist, als würde das Auto atmen. Und da wird das Auto mit Mord darin von einer Förderanlage weitertransportiert. Unerreichbar für Hideaki Komatsu. Nein. Doch. Aber... Die Förderanlage. Aber ich könnte auf den Knopf drücken. Die Kollegen. Aber... Die Vorgesetzten, die Strafen, die Bußgelder. Also gut. Und da wird das Auto mit Mord darin von einer Förderanlage weitertransportiert. Unerreichbar für Hideaki Komatsu. Ich sehe natürlich nichts von all dem. Ich schlafe tief, wirklich sehr, sehr tief. Ich träume. Manchmal, wenn ich wirklich zu sehr im Stress bin, wünsche ich mir, dass eine Naturkatastrophe eintritt, damit alles, woran ich arbeite, gecancelt wird. Alles, was man von mir erwartet, verschwunden. Davon träume ich gerade im Kofferraum. Ein gewaltiger Sturm, der Chaos verbreitet und alles lähmt, fegt über die Stadt. Ich sitze in einem Schutzkeller auf einem Feldbett, eine Wolldecke um die Schultern, meine Haare sind nass, ich esse Wackelpudding. Ich weiß, dass das ein Albtraum sein müsste. Aber in diesem Augenblick spüre ich nur eine gewaltige Erleichterung. Gleichzeitig auf der anderen Seite der Welt. Priya Patel schläft nicht, auch wenn sie todmüde ist, ihre Finger geschwollen, ihr Rücken ein einziger Schmerz. Und ganz langsam, Kraft der inneren Bilder, geschieht es. Ihre Wut bricht sich schließlich Bahn. Sie steigt in mir hoch wie eine Welle, wie ein Lavastrom, der durch meine Adern pulsiert, meine Glieder anschwellen lässt, mein Blut zum Kochen bringt. Take control, flüstert Priya Patel ihrer Wut zu. Take control. Und nach schwellen ihre Muskeln an, ihre Venen treten hervor, ihre Haut nimmt eine bläuliche Färbung an. Es ist soweit. Jetzt hat ihre Wut die Kontrolle übernommen. Jetzt kann sie selbst nichts mehr ausrichten. Ich erhebe mich. Riesengroß. Im Schlafsaal der Fabrik. Ich steige über die erschöpften Schläferinnen hinweg. Und dann stürze ich hinaus auf die Gänge. Beton, gelbe Tür, Fußtritt. In der menschenleeren Garage hat sich Mords Auto nicht von der Stelle gerührt. Meine Wut wittert die Frau im Kofferraum. Sie schläft, friedlich. Sie träumt, während wir BHs herstellen. Meine Wut will das Ganze zu einem Abschluss bringen. Sie quälen, sie töten. Also nehme ich das Auto ins Visier und schlage erstmal mit gewaltiger Kraft auf den Kofferraum. Doch unter der Einwirkung des Schlags und auch wegen einer leichten Schwachstelle öffnet sich der Kofferraum und ich sehe die Frau. Sie sieht mich an, als hätte sie auf mich gewartet. Hallo? Und so, ohne Vorwarnung, fällt Priya Patels Wut in sich zusammen, verschwindet. Zurück bleibt sie selbst. Auge in Auge mit einem anderen Menschen weiblichen Geschlechts, entwaffnet. Hallo. Ich dachte, du würdest in dem Kofferraum nicht genügend Luft bekommen. Ich habe so gut geschlafen. Das hat mir gut getan, dich niederzuschlagen. Ich kann jetzt besser atmen. Priya Patel und Maud atmen gemeinsam, erstaunt darüber, derselben Welt anzugehören. Fast mag man glauben, sie könnten Freundinnen werden. Möchtest du ein bisschen mit mir Plätze tauschen? Por qué no? Aber leider werden sie nicht Freundinnen. Denn in dem Augenblick, als sie sich berühren, passiert Folgendes. Von Angst gepackt schlägt Priya Patel den Kofferraumdeckel heftig zu und trifft dabei Maud am Kopf, die wieder in den Kofferraum zurückfällt. Bewusstlos. Scheiße. Scheiße, ich weiß nicht mal, ob sie tot ist. Nein. Ich weiß nicht, was ich mit ihrem Körper machen soll. Ich bin nicht tot. Ich will sie nicht noch mal in dem Kofferraum lassen. Bloß bewusstlos. Also packe ich die Frau unter den Achselhöhlen, ich zerre sie aus dem Kofferraum und lege sie auf den Boden, auf den Beton der Garage. Und dann geht sie wieder nach Hause zur Arbeit. Ich bin unkonzentriert auf der Arbeit. Ich mache mir Sorgen. Ich denke an das Automädchen. Ich hätte sie nicht fortlassen dürfen, über das Förderband weiter zu meinen Kollegen. Ich hätte sie aus dem Kofferraum holen sollen. Sie retten. Sie fragen, ob sie sich streicheln lassen möchte. Ich hätte mutig sein sollen. Dem Toyotismus die Stirn bieten, der Produktivität den Stinkefinger zeigen. Aber nein, stattdessen habe ich der Fabrik gehorcht, habe meinen Instinkt zum Schweigen gebracht. Jetzt sitze ich hier alleine, elend, mit meinen kleinen Handschuhen und meinem Selbstekel. Weit weg, sehr weit weg von dem Automädchen. Um die Mittagszeit laden mich meine Kollegen ein, mit ihnen zu essen. Ich täusche eine Magenverstimmung vor, Sodbrennen, ein Magengeschwür. Und während sie in die Kantine gehen, schleiche ich mich in das Lagerhaus, in dem die Autos gelagert werden, bevor man sie an die Händler liefert. Hideaki Komatsu stürzt sich auf die Autos und streichelt nacheinander alle Kofferräume. Jeden Zentimeter. Er streichelt jeden Zentimeter. Quadratmeter kaltes Blech. Jeden Zentimeter. Er sucht nach der Anomalie, der Schwachstelle, der winzigen Beule. Und schließlich wird er fündig. Ha! Er öffnet den Kofferraum des Autos. Aber er ist leer. Nein. Doch. Also beugt sich Hideaki Komatsu in den Kofferraum und sieht ganz genau nach. Er ist leer. Ganz genau. Oh, ein Blutfleck. Hideaki Komatsu legt seine Wange auf den Fleck, atmet ruhig und streichelt das Auto mit seinen Händen. Und dann, von Mords Atem geleitet, reißt Hideaki Komatsu die Rückwand des Kofferraums aus dem Wagen, schlüpft hinein und verschwindet, wie vom Erdboden verschluckt. Sie haben mich an meine Maschine gefesselt. Sie wollten eine große Bestellung für morgen früh abschließen. Sie wollten, dass wir heute Nacht arbeiten. Sie wollten, dass ich 30 Stunden durcharbeite. Ich habe mich geweigert. Jetzt verbindet mich eine Kette mit meiner Maschine, wie die Nabelschnur das Kind mit der Mutter. Ich denke, ich habe bei der Berufswahl einen Fehler gemacht. Ich hätte meine Gebärmutter an eine Amerikanerin mit hochhackigen Schuhen vermieten sollen. Eine Verzweifelte. Dann wäre mein Körper eine kostbare Maschine gewesen, die man geölt, repariert, gewartet hätte. Die man mit Hormonen und marinierter Mango vollgestopft hätte. Aber nein, stattdessen habe ich mich für die Fabrik entschieden. Und da sitze ich nun, am Fußgelenk gefesselt. Gelähmt. Ich kann nicht auf die Toilette. Ich kann mich nicht auf den Boden legen. Ich kann nur arbeiten. Bis in alle Ewigkeit einen Empowerbra nach dem anderen nähen. An der Fertigung eines BHs teilhaben, der es Frauen ermöglicht, wieder Kontrolle über ihren Körper zu gewinnen. Ich lächle. Ich habe einen Ausweg gefunden. 16:30. Ich habe meinen Termin verpasst. Ich habe meine Mails nicht beantwortet. Ich habe nichts geschrieben. Na gut. Okay, beruhige dich. Was ist das? Ich habe Angst, ich stelle mich tot. Da liegt sie, regungslos auf dem Beton, mit geschlossenen Augen. Das Automädchen. Wie Dornröschen. Da ist jemand. Das Blut tropft noch von ihrer Schläfe. Sieht aus wie ein undichter Motor. Er kommt näher. Ich spüre, wie er sich bückt. Und voller Rührung streichle ich meinen Arm. Hideaki Komatsu legt seine gesamte Zärtlichkeit in diese Liebkosung, als ob ihm dadurch endlich etwas zurückgegeben würde. Die ganze absurde Hingabe an die Firma hätte endlich einen Sinn, wenn sie letztendlich zu seiner Begegnung mit dem Automädchen geführt hätte. Der einzigen, die in der Lage ist, den Sachverstand seiner Liebkosungen zu schätzen. Mein kleiner Handschuh auf ihrer glatten Haut. Wie auf einer chromglänzenden Karosserie. Verdammt, das kitzelt. Und ihre Autohaut. Ich spüre, wie sie unter der Baumwolle meines Handschuhs erbebt. Das hat gekitzelt. Hallo, Sie haben mich geweckt. Ich verstehe kein Wort von dem, was sie sagt. Wohnen Sie hier? Sie spricht zu mir in einer Sprache, die mir fremd ist. Hallo? Hello. You don't speak German? English? Japanese. Oh. Ich bin durch den Kofferraum gekommen. Das ist mein Auto. Ich arbeite in der Toyota-Fabrik. Genau, ein Toyota. Ich habe Sie auf dem Fließband gesehen. Ich habe den Kofferraum geöffnet und Sie waren da, schlafend. Ich habe Sie wiedergefunden. Mithilfe dieses Bluttropfens. Oh, das sieht schlimmer aus, als es ist. Das ist nicht. Es ist alles in Ordnung. Ich hätte Sie sehr gerne gestreichelt. Tja, ich spreche leider kein Japanisch, außer Arigato, Sushi und Niotai Mori. Genau. Ich bin gleich wieder da. Und da geht er weg. Einfach so. Schnell, als hätte er etwas super Dringendes zu erledigen. Naja. Oh, scheiße, bin ich müde. Ich glaube, ich gehe besser schlafen. Also nimmt Maud ihr Telefon, steigt in den Aufzug und fährt wieder nach oben. Dorthin, wo es Netz gibt. Ich habe 27 Mails, die gleichzeitig eintreffen. Guten Tag, ich bin Benny von der TPI Financial Group und ich rufe Sie heute an, um mich mit Ihnen über ein Versicherungsprodukt zu unterhalten, das so jedermanns Finanzen... Ja, ich bin von meiner Reise zurück. Ja, und ich habe mich gefragt, wann es dir passen würde, dass ich vorbeikomme und meinen Sessel abhole. Und ich möchte dir auch sagen, Hi, dass ich das ziemlich... Mord, hier ist Frank von der Agentur. Ich wollte bloß sicher gehen, dass die Sachen, die ich dir gesagt habe, off the record bleiben und dass... Auf Mords Mailbox ist auch ein ungeduldiger Verleger, eine Lektorin, die auf Änderungen wartet, ein Chefredakteur mit einem Auftrag, den man nicht ablehnen kann, ein Journalist, ein Zahnarzt, ein Steuerprüfer und der Typ vom letzten Interview, der es sowas von satt hat, im Café auf sie zu warten. Gut. Seelenruhig schaltet Mord ihr Handy aus, drückt im Fahrstuhl auf den Kellerknopf, kehrt in die Tiefgarage ihrer Wohnung zurück. Dann lege ich mich hin, der Länge nach auf den Beton und beginne, die Decke anzustarren. Ich sitze am Tresen einer Sushi-Bar in Toyota City. Auf einem kleinen Fließband ziehen die rohen Fischstücke an mir vorbei, wie Autoteile auf einem Fabrikfließband. Ich winke dem Kellner zu. Zum Mitnehmen, bitte. Währenddessen auf der anderen Seite der Welt. Ich begehe das Undenkbare. Das Unnennbare. Das ultimativ Verbotene. Ich ziehe einen Empowerbra an. Und endlich geschieht es. Dank der Mikrofasern und ihrer Magie gewinne ich die Kontrolle über meinen Körper zurück. Über meine Kraft. Über mein Leben. Und meine Kette bricht. Und ich verschwinde. Tatsächlich im Bauch der Fabrik. Folge dem Fischgeruch. Nichts tun. Nichts tun. Bloß ein bewusstloses Stück Scheiß in einem Keller. Vielleicht ist das die Freiheit. Da ist er. Der komische Typ streicht schon wieder um mein Auto. Sie ist noch da. Ausgestreckt auf dem Beton. Ich müsste aufstehen, mit ihm quatschen, erklären, was ich noch immer da mache, ausgestreckt auf dem Boden. Aber das übersteigt meine Kräfte. Ich kann mich nicht rühren. Sie erwartet mich in der vollkommensten Reglosigkeit. Ich kann nicht mehr reden. Ich kann nicht mehr denken. Ich kann mich um kein Dossier mehr kümmern. Also entscheide ich mich für die einfachste Lösung. Ich mache einfach nichts. Ich knie mich feierlich neben sie. Sie hat sich entschieden, ihre Kleidung nicht abzulegen. Das macht nichts. Wichtig ist nur der Körper, der direkt darunter pulsiert. Ich will nicht da sein. Ich will keinen Körper mehr haben. Ich will eine gelbe Linie auf dem Beton der Tiefgarage sein. Ich greife tief in meine Kühlbox. Und vorsichtig lege ich... Was macht der da bloß? Ein Stück roten Thunfisch auf ihre linke Brust. Lachseier auf ihre rechte Brust. Schwertfisch auf ihre Schenkel. Seeigel auf ihre Scham. Er legt Fisch auf mich drauf. Und Algensalat und Langusten und Schrimps und Schneekrabbe. Und Elefantenrüsselmuschel und Schellfisch und Aal und Kartoffelomelett und Klebreis auf ihren Nabel. Und dann nehme ich meine Stäbchen. Und zum ersten Mal in meinem Leben genieße ich ein Neo-Taimori-Ritual. Hideaki isst. Mit Appetit. Von einem Bissen zum nächsten wird er Yakuza, Politiker, Topmanager. Die Sushi haben ein bisschen Wärme abbekommen. Sie schmecken nicht besonders gut. Aber die Macht schon. Und ich mache immer noch nichts. Und ganz langsam werde ich zu einem Kunstwerk. Nein. Nicht mal zu einem Kunstwerk, bloß zu einem Tisch. Ganz, ganz einfach. Und auf einmal wird die gelbe Tür aufgebrochen. Und ich erscheine. So treffen wir drei zusammen, Auge in Auge im Keller. Wie vom System ausgespuckt, in Sicherheit. Drei Schwachstellen und in der Mitte ein Haufen Sushi. Der Mann hat ein Reiskorn im Mundwinkel. Die Frau trägt einen BH über ihrer Kleidung. Ihre Augen strahlen. Hallo? Sie antworten mir nicht. Stattdessen hebt die Frau meine Toyota-Schlüssel auf. Mit einem Kopfnicken lädt mich Priya Patel ein. Ich winke dem Automädchen zu und steige auf der Beifahrerseite ein. Und obwohl ich niemals Autofahren gelernt habe, setze ich mich hinter das Steuer und ich drücke auf das Gaspedal. Und so, ganz, ganz einfach, hauen wir ab. Und ich bleibe ganz allein in der Tiefgarage zurück. Mit meinem Sushi und meinem kaputten Handy. Vielleicht ist das die Freiheit, gescheitert zu sein. Vollkommen machtlos und unproduktiv, sich nicht anzustrengen, keine Entscheidung zu treffen, aufzuhören, Entscheidung zu treffen. Es ist so anstrengend, Entscheidung zu treffen. Verdammt, treffen wir viele Entscheidungen im Leben. Wenn wir unglücklich sind, sind wir immer selbst dran schuld, weil wir nicht die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Vielleicht ist das die Freiheit, keine beschissenen Entscheidungsmöglichkeiten mehr zu haben. Einfach bloß hingeklatscht, in einem Keller rumzuliegen, ohne irgendwas ausrichten zu können. Einfach ein Möbelstück zu sein. Ein Möbelstück, das tut, was es zu tun hat. Das heißt einfach absolut köstlicherweise gar nichts. Quatre heures et demie. Loupé mon rendez-vous. Rien n'écrit. Je reste tranquille. C'est bon, tout c'est calme. J'ai peur. Je fais la mort. Je n'ai plus que travailler. Je le fais encore mal. C'est de ma faute. Neo Taimori von Sarah Bertiom. Aus dem kanadischen Französisch von Frank Weigand. Die Rollen und ihre Darsteller: Maud, Katharina Marie Schubert, der Kreative Mirko Kreibich, die Account Managerin Katrin Striebeck, Mauds Freundin Sandra Borgmann, Benny K. Anderson, Florian Lukas, Hideaki Komatsu, Matthias Buntschuh, Priya Petel, Birte Schnöink. Komposition: Friederike Bernhardt und Joe Hage. Technische Realisation: Gerd Ulrich Poggensee und Katrin Bollin. Regieassistenz: Lisa Krumme. Dramaturgie: Annette Kürmeier. Regie: Christine König. Produktion: Saarländischer Rundfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk 2019.